Bachelor geht zu dem Beat. Es ist wie Magie. Halt die Welt kurz an für den Augenblick. Kann einfach nicht glauben, was hier gerade passiert. Alles wie im Film und ich glaub es nicht. Ich bin heute Nacht mit dir. Heute Nacht mit dir. Ey, du kaufst mir 20 Packen Kippen. Ey, und verführst mich mit deinem Blick. Ja, für dich würd ich sogar ticken. Ey, und du hängst an meinen Lippen. Ja, du rufst mich an, deine Nummer ist nicht unbekannt. Holst mich ab und wir cruisen dann Richtung Sonne im Coupé. Halt die Welt kurz an für den Augenblick. Kann einfach nicht glauben, was hier gerade passiert. Alles wie im Film und ich glaub es nicht. Ich bin heute Nacht mit dir. Heute Nacht mit dir. Ich bin heute Nacht mit dir. Heute Nacht mit dir. Keine Ahnung, ob das mit uns was für immer ist. Ey. Doch heute Nacht bin ich mit dir, weil du Killer bist. Ey, Shawty, was geht? Komm, wir machen Party bis um 10. Hol dich ab im Rari, weil er mich steht. Hey Baby, wir wissen beide ganz genau, ich bin crazy. Also pass lieber auf, hey Baby. Mach dir keine Sorgen, ich bin heute Nacht mit dir. Ich hab da gerade so ein Gefühl. Und ich hoffe, es ist real. Herzschlag geht zu dem Beat. Es ist wie Magie. Halt die Welt kurz an für den Augenblick. Kann einfach nicht glauben, was hier gerade passiert. Alles wie im Film und ich glaub es nicht. Ich bin heute Nacht mit dir.